Wie die südkoreanische Internetzeitung Tongilus berichtete, veröffentlichte die Direktion Jugend und Studenten im Südkomitee für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni am 12. Januar auf einer Sitzung in Seoul einen Beschluss dazu, sich zum Kampf für die Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen aktiv zu erheben. Im Beschluss bestand sie darauf, im Jahr 2017 die Politik der Regierung gegenüber dem Norden allseitig abzuändern, die Süd-Nord-Beziehungen zu verbessern und zu entwickeln und das Zeitalter des Friedens und der Wiedervereinigung einzuleiten.